Verhandlungsprotokoll der öffentlichen Sitzung des Oberlandesgerichts Stuttgart-Stammheim, Mehrzweckgebäude. 7. August 1975. 24. Verhandlungstag, 9.05 Uhr. Der Prozess dauert bereits 10 Wochen. Trotzdem steht er ganz am Anfang. Die Anklage wurde noch nicht verlesen. Die Vertrauensanwälte Baders waren kurz vor Prozessbeginn ausgeschlossen worden. Die Angeklagten weigern sich, mit vom Gericht benannten Pflichtverteidigern zu sprechen. Jetzt hat sich die Verteidigung formiert. Der neue Wahlverteidiger von Andreas Bader ist Hans-Heinz Heldmann. Er stellt einen Ablehnungsantrag gegen den vorsitzenden Richter Theodor Prinzing, weil dieser die Anwälte vor Betreten des Stammheimer Gerichtsgebäudes durchsuchen lässt. Band 91. Dass ich mich diese Tage einmal darüber beschwert habe, warum ich nur eigentlich sämtliche Hosentaschen hier ausleeren müsste, bevor ich als Verteidiger in dieses Gericht einrücke. Da gab es mal einen Beamten, der wohl zufällig mal da reingeraten war, der mir sagte, eigentlich könnte ich doch ganz fröhlich sein, dass ich hier keinen Striptease zu machen hätte. Haben Sie im Zusammenhang mit dem Begriff körperliche Durchsuchungen, Beanstandungen etwa in der Richtung, dass hier über das Abtasten, über der Kleidung hinaus etwas geschieht, was Sie in Ihrem Schamgefühl oder sonst irgendwo kränken könnte? Ich würde hier etwas differenziert antworten. Mein anwaltliches Schamgefühl wird hier täglich mindestens zweimal schwerstens verletzt. Was Ihre spezielle Frage angeht nach der Prozedur, es wird auch unterhalb der Jacke der Körper abgetastet und es wird der Körper weiter abgetastet bis zu den Füßen herunter. Das ist nicht mehr Durchsuchung, das ist im Sinne des 81 körperliche Untersuchung. Gut, ich bin aber dran. Auch dann, Herr Vorsitzende, wenn Sie sagen, das tut ja nur ein bisschen weh, das ist nicht die Frage. Die Relevanz meines Antrags und meiner prozessualen Rüge ist, das Ding an sich selbst ist absolut unzulässig. Ja, das habe ich verstanden. Ich wollte nur nähere Aufklärung von Ihnen haben. Herr Rechtsanwalt von Blotnitz, Sie wollten sich zu Wort melden. Ja, ich möchte mich dem Antrag anschließen, den der Kollege Heldmann gestellt hat. Es geht ums Prinzip, das muss man doch mal sagen. Ja, nach 3 Monaten stelle ich nur fest, ist das Prinzip erst für Sie wichtig. Sie hätten mir das längst sagen können, wenn Sie glauben, dass hier irgendwas zu beanstanden ist. Also darf ich trotzdem mal... Was Sie hier machen, ja? Das finde ich unglaublich. Sie wissen ganz genau, dass... Der Rechtsanwalt von Blotnitz hat noch das Wort. Wollen Sie verzichten? Er hat nichts dagegen, wenn der Kollege Schilly sich da kurz einschaltet. Ja. Ich will keine schonende Behandlung von Ihnen. Darauf kann ich verzichten. Auf eine schonende Behandlung. Behandlung. Aber auf eine Behandlung, die eines Rechtsanwalts wirklich unwürdig ist. Und ich bitte, ich habe dieses Ritual hier vollzogen. Jedes Mal, wenn ich in diese Kabine gehe. Und ich muss sagen, die Beamten verhalten sich im Großen und Ganzen, das kann ich nur die Kollegen unterstützen, hervorragend. Will ich das durchaus. Aber wissen Sie, am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand mit erhobenen Händen. Ja, nee, ich komme nicht zu Ihnen. Sie haben das angeordnet. Dass Sie an die Wand gestellt werden. Das wird hier in der Hauptverhandlung erörtert. Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Das ist der Punkt. Wir werden dann die Sitzung morgen... Wollten Sie noch Stellung nehmen? Herr Bundesanwalt, bitte sehr. Ich hätte gerne noch ein kurzes Wort dazu gesagt. Die Frage, warum Bundes- oder Staatsanwälte nicht durchsucht werden, beantwortet sich ganz leicht. Neben anderen Erwägungen deswegen, weil es paradox werde. Sie verfolgen als Anwälte des Bundes beziehungsweise als Anwälte des Staates strafbare Handlungen und begehen in der Regel keine. Zu erwidern, wir haben ja nicht beantragt, sie durchsuchen zu lassen. Der Antrag ist nicht gestellt worden. Der ist nicht gestellt worden. Sie brauchen sich dagegen gar nicht zu verwahren. Wir haben überhaupt kein Interesse und würden es auch als lächerlich empfinden, wenn sie durchsucht werden. Aber wir wenden uns dagegen, dass uns nicht das gleiche Recht widerfährt. Das ist der Punkt. Herr Rechtsanwalt Dr. Heldmann. Hat sich erledigt, danke. Ende der Hauptverhandlung um 16.05 Uhr. Ende von Band 91. Fortsetzung der Hauptverhandlung am Mittwoch, den 20. August 1975, 11.02 Uhr, 27. Verhandlungstag. Die Personalien der Angeklagten sind mittlerweile festgestellt. Eine Vernehmung zur Person jedoch gescheitert. Nach mehreren Hungerstreiks der Gefangenen erklärt ein Gutachter diese für nur eingeschränkt verhandlungsfähig. Band 104. Der Angeklagte Bader macht ein Untergewicht von 25 Kilogramm geltend. Allein in der letzten Woche will er um 3 Kilogramm abgenommen haben. Dem Senat ist bekannt, dass die Angeklagten nicht nur sehr erhebliche Zusatznahrung durch die Haftanstalt erhalten, sondern auch durch eigene Einkäufe ihre Verpflegung noch zusätzlich aufbessern. Daraus ergeben sich folgende Fragen. Erstens, stimmt das behauptete Untergewicht? Zweitens, worauf ist es zurückzuführen? Drittens, ist es aus ärztlicher Sicht denkbar, dass die Angeklagten mit irgendwelchen Mitteln die Gewichtsabnahme selbst herbeiführen? Angeklagter Bader, du Schwein, du Verdammtes, das hältst du doch nicht aus. Angeklagter Raspe, Drecksau. Herr Bader, ich verwarne Sie, Sie wissen, welche Folgen das haben würde. Viertens. Können der starke Sie Kaffee... Sie verfälschen schon wieder den Sachverhalt, Herr Vorsitzender. Wissen Sie das nicht oder tun Sie es absichtlich? Herr Rechtsanwalt Dr. Heldmann, haben Sie ums Wort gebeten? Das werde ich gleich tun. Das dürfen Sie dann, wenn ich fertig bin. Um 11.12 Uhr erscheint Bundesanwalt Dr. Wunder. Viertens, können der starke Kaffee- oder Zigarettenkonsum und verordnete Abführmittel wesentliche Ursachen sein? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch diese Fragen in dem von Ihnen erbetenen schriftlichen Bescheid beantworten würden. Uns wurde gesagt, bis zum gestrigen Tage, es ist Verhandlungsfähigkeit gegeben. Und die Verhandlungsfähigkeit, die der Senat festgestellt hat, war immer unter der Voraussetzung nach unserem Prozessrhythmus. Sie werden keinen oder fast keinen Tag finden, wenn Sie die Protokolle durchsehen, an denen die reine Verhandlungszeit 3 Stunden überstiegen hat. So darf ich zum Beispiel Ihnen die Feststellung mitteilen, wie lange gestern verhandelt worden ist. Herr Kollege Beuger, wenn ich Sie bitten darf. Gegen den Angeklagten Bader ist gestern 1 Stunde und 35 Minuten, gegen Frau Meinhof 1 Stunde 31 Minuten, gegen Herrn Raspe 1 Stunde und 33 Minuten und gegen Frau Enslin 1 Stunde und 30 Minuten verhandelt worden. Lautes Geschrei der Rechtsanwälte Schiele und Dr. Heldmann. Darf ich, im Augenblick habe ich noch das Wort. Ja, Sie kriegen das Wort gleich wieder. Darf ich Sie jetzt zunächst bitten, mir das Wort zu lassen? Ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Aber ich bin noch nicht zu Ende. Rechtsanwalt Schiele spricht im Hintergrund. Es ist aber nicht verständlich. Jetzt, Herr Rechtsanwalt Schiele hat sich als Erster zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht, ob der Senat eigentlich nicht erkennt. Ich habe eigentlich fast eher die Annahme, dass er nicht erkennen will, dass bereits durch dieses vorläufige Gutachten was ja kein endgültiges Gutachten darstellt, die Verteidigung in ihrem Vorgehen voll gerechtfertigt worden ist. Voll gerechtfertigt. Und es ist eine Dreistigkeit, dass der Senat sich hier noch das Recht herausnimmt, uns zu verwarnen. Aber das darf ich dazwischen sagen. Sie lassen mich nicht ausreden, Herr Vorsitzender. Aber ich möchte Sie bitten, sich zu melden. Ich habe Sie ausreden lassen. Lassen Sie mich gütigst auch ausreden. Mit einem Unterschied. Nein, ich bitte mich jetzt ausreden Herr zu lassen. Herr Rechtsanwalt. Nein, Herr Vorsitzender, ich als Vorsitzender habe das Recht, Sie Ihnen haben zu nicht sagen, das Recht, wenn mich Sie zu sich unterbrechen. Darüber hinaus benehmen. Wie bitte? Ich habe das Recht, Ihnen zu sagen, wenn Sie sich darüber hinaus benehmen, was hier im Saale möglich ist. Sie können dem Senat nicht Dreistigkeit vorwerfen. So, Sie können mich verwahren und Sie können mir standeswidriges Verhalten. Ich darf dem Senat keine Dreistigkeit vorwerfen. Nein, das dürfen Sie nicht. Noch diese weitere Verwarnung. Habe ich das Ihnen... Das werden wir feststellen, ob wir das können oder nicht. Habe ich Ihnen Dreistigkeit vorgeworfen, jemals... Ach, Herr Vorsitzender, was Sie... Was heißt das, Herr Vorsitzender? Das sehen Sie mal im Protokoll nach. Das sehen Sie mal im Protokoll nach in der stillen Stunde. Ich darf Sie jetzt darauf hinweisen, dass ich die Verhandlungsleitung habe. Die Verhandlungsleitung berechtigt mich dazu. Das können Sie nachlesen. Sie haben ja Ihren Kommentar immer hier, den großen, der kleine Jawohl, ist ja, nicht genug. Große und klein. Und da können Sie nachlesen, dass ich die Möglichkeit habe, dann, wenn Ausführungen gemacht werden, die ich glaube, beanstanden zu müssen, Sie zu unterbrechen. Und ich glaube, es ist zu beanstanden, wenn Sie dem Senat wegen einer Entscheidung oder einer Verwarnung Dreistigkeit vorwerfen. Nachdem Sie uns standeswidriges Verhalten vorgeworfen haben, das ist die Erwiderung. Und die ist gerechtfertigt. So, naja, bitte, weil Sie, ich werde Ihnen erwidern. Weil Sie den Kommentar ja haben, ich habe den heute wieder dabei. Stellen Sie sich vor. Stellen Sie sich das vor, ich habe ihn wieder dabei. Ende von Band 104. Band 105. Herr Rechtsanwalt, wollen wir denn... Moment, ich bin noch immer bei der Verwarnung. Jetzt unterbrechen Sie mich nicht. Denken Sie mal an sich selbst zurück. Wissen Sie, das ist ein hohes Rechtsgut in einem Rechtsstaat. Die Verhandlungsfähigkeit, ein sehr hohes Rechtsgut. Und ich würde sagen, ein sehr viel höheres Rechtsgut, als vielleicht, ob hier mal in der Verhandlung Unruhe auftritt oder nicht. Aber der Senat sieht offenbar das ganz anders, die Proportion. Denn der Senat ist ja auch mal ausgezogen, wenn Sie sich recht erinnern. Zur Beruhigung der Gemüter hieß es damals. Und ließ uns hier eine Viertelstunde allein. Oder waren es 10 Minuten? Ich will mich da nicht auf eine Minute festlegen. Zur Beruhigung der Gemüter zieht der Senat aus. Und verwarnt sich nicht selber. Er müsste sich ja nicht selber verwarnen. Sagen Sie, ist das nun wirklich ein, das ist doch nahezu ein Possenspiel, was Sie bringen. Ein Possenspiel nennen Sie das? Herr Rechtsanwalt. Ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen? Dann würde ich sagen, machen Sie ein Possenspiel mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, Herr Vorsitzender. Ich werde sofort, wenn Sie weiter in diesem Tone reden, die Pause einlegen. Sie können auch nachsehen, dass es Pflicht oder das Recht des Vorsitzenden ist, wenn solche Unruhe unter den Prozessbeteiligten besteht, dass eine korrekte Verhandlung nicht mehr möglich ist. Die Unruhe scheint nur bei Ihnen zu sein, Herr Vorsitzender. Ich habe sonst keine gehört. Durch eine Pause das zu erreichen. Pause von 11.45 Uhr bis 11.53 Uhr. Ende von Band 105. Das Klima zwischen Gericht und Verteidigung ist extrem aggressiv aufgeladen. Das ist nun wirklich unüberhörbar. Man kämpft ums Wort. Es geht um Verfahrensfragen. Es geht um Einschätzungsfragen, die wir hier selbstverständlich ja nicht im Detail erörtern können. Aber ich denke, ein Aspekt ist besonders wichtig und das möchte ich gerne als erstes auch Sie, Herr Voth, fragen. Herr Schiele und Herr Richter Prinzing nehmen den Begriff und die Metapher vom Possenspiel in den Mund. Unser Ausschnitt scheint den beim ersten Hören für jemanden, der nicht dabei gewesen ist, in gewisser Weise zu belegen. Traf dieses Etikett zu? Also mir war das nicht bekannt, weil das Wort vom Possenspiel fiel. Aber ich meine, wenn man so anhört, kann man es schon hinnehmen, nicht? Also ich habe nie irgendetwas als Possenspiel empfunden. Ich hätte es gerne gehabt, wenn man den Strafprozess in Stammheim so geführt hätte, wie man halt einen Strafprozess führt. Aber es war eine sehr schwierige Verhandlungsführung. Ich habe Herrn Prinzing oft bewundert, mit welcher Ruhe er das ertragen hat. Das war ja noch, das Possenspiel ist das Geringste. Man hat uns ja ständig, auch von Anwaltsseite, als Faschisten bezeichnet, hat uns auch vorgeworfen, also den Tod der Häftlinge in Kauf zu nehmen und alles Mögliche. Also das muss man auch so anhören, nicht? Aber man kann sich ja selber aussuchen, von wem man sich beleidigt fühlt und von wem nicht. Jetzt noch eines. Vorhin, da wurde gesagt, also die einen Anwälte seien Pflichtverteidiger gewesen und die andere Vertrauensverteidiger. Also nur zur Klarstellung, gerichtlich bestellt waren die Anwälte alle. Auch der Herr Schiele war ein gerichtlich bestellter Anwalt, kein gewählter Anwalt. Er war zwar benannt, aber gerichtlich bestellt. Also aber im Sinne des natürlich, dass die einen das Vertrauen der Angeklagten genossen das schon. Und die anderen das schon. Überhaupt nur, nicht nur in den Genuss dieses Vertrauens gekommen sind. Gerichtlich bestellter Verteidiger war auch, ja. Ja, kann ich gleich noch was sagen zu dem anfänglich Gesagten mit den... Wenn Ihnen sehr daran gelegen ist, selbstverständlich. Mit der Untersuchung der Verteidiger. Die Frage nach dem Possenspiel. Die Untersuchung der Verteidiger war... war ja vorgesehen und auch die journalistischen Prozessbeobachter sind durchsucht worden. Ja, ja. Die Bundesanwälte hingegen nicht und die Richter sowieso nicht. Nee, natürlich nicht. Wir hatten ja auch keinen unüberwachten Verkehr mit den Angeklagten, nicht? Das hatten ja nur die Verteidiger. Ja, dafür hat der Vorsitzende Richter dann mal mit der Presse versucht, sich ins Benehmen zu setzen, weshalb er dann ja auch sich Befangenheitsanträge eingewandelt hat. Aber okay, Sie wollten jetzt aufeinander. Das ist ja was ganz anderes. Hm? Nein, ich wollte nur zur Durchsuchung der Verteidiger sagen. Also ich war selber ein paar Jahre Rechtsanwalt, bevor ich zur Justiz ging. Und mich hätte das natürlich auch verdrossen, wenn ich untersucht worden wäre, körperlich. Aber man muss eben doch Folgendes sagen. Ein Verteidiger in Hamburg, ein Rechtsanwalt in Hamburg, der auch RAF-Verdächtige verteidigte, der wurde eben, als er einen Besuch in der Anstalt machen wollte, dabei ertappt, dass er in jedem Finger seines Fingerhandschuhs eine Patronenhülse hatte. Das war ein missglückter Test, nicht? Ob auch geglückte Tests da waren, das weiß man natürlich nicht. Man weiß ja nur die Missglücken. Als nächstes fand man bei einer Rechtsanwältin, die ja auch in Stammheim war, auf dem Schreibtisch, fand man einen Lippenstift, der aber nicht dieses schöne rote Dings da enthielt, mit dem man sich die Lippen anmutig färbt, sondern das war eine Pistolenpatrone, nicht? Wer weiß, was damit beabsichtigt war. Und dann natürlich überdurchschnittlich viele Verteidiger, die RAF-Verteidigten, sind ja in den Untergrund gegangen und haben sich dem bewaffneten Kampf angeschlossen. Ich kenne mal einige. Siegfried Haag? Ich sagte überdurchschnittlich viele. Das war der Herr Haag, das war der Herr Becker, das war der Herr Lang und das war, was war es noch? Der Croissant? Nicht der Croissant, der ist nicht im Untergrund. Nein. Also Becker, Haag, Lang und... So, und das begründete den Tatbestand der Komplizenschaft zwischen Verteidigung und Angeklagten. Und trotzdem, jedenfalls musste die Durchsuchung gemacht werden. Das waren eben die einzigen, die den überwachten Zugang hatten. Tatsächlich hat der Staat und der Senat hat das Spiel ja verloren. Den zwei weiteren Anwälten, den Herren Müller und Nevella, ist es ja gelungen, durch Manipulation der Verteidigerakten alle möglichen Gegenstände und auch zwei Pistolen auf dem Umweg über das Prozessgebäude zu den Angeklagten zu bringen. Also man muss sich eigentlich hinterher den Vorwurf machen, der Staat hat die Verteidiger nicht hinreichend untersucht. Herr von Plotnitz, sehen Sie das auch so? Nein, also ich sehe es schon deshalb nicht so, weil ja richtig ist, was Herr Voth sagt, dass es Verteidiger gab, die zum Teil per Brief noch in der Hauptverhandlung in Stammheim zu Beginn an den Vorsitzenden mitteilen ließen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, bin leider nicht in der Lage, mich als Verteidiger hier zu betätigen, weil ich mich in den Untergrund begeben habe. Sowas gab's, das war für alle Beteiligten verblüffend, aber warum ich Herrn Voth nicht folgen kann, ich glaube, dass auch dem Senat damals kann nicht entgangen sein, dass die Verteidiger, mit denen er es in der Hauptverhandlung dann effektiv zu tun gehabt hat, wie immer man ihre Arbeit bewerten mag, dass die verteidigen wollten und nicht Patronenhülsen wohin auch immer bringen wollten. Und diese Generalverdächtigung von jedem, der mit dem Vertrauen seines Mandanten verteidigte, sich letztlich als dessen Komplize zu betätigen, allein weil er bereit war zu verteidigen. Das ist vielfältige Ursache für den aggressiven Ton gewesen, den es da eben auch gegeben hat. Der vierte Anwalt war der Herr Mahler. Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Aber zurück nochmal zu dem Punkt dieser Konfrontation auch, von der man auch denken kann, das ist auch schon so eine Art Freund-Feind-Konstellation, die ja zum Konzept der RAF auch gehörte, die sich in Feindschaft zum Staat und seinen Repräsentanten erklärt hat. Sahen Sie sich als Anwälte eigentlich vor die Wahl gestellt, entweder in diese totale Konfrontation zu gehen oder aber sich eben auch zu unterwerfen? So zwischen diesen beiden ging da nichts? Oder ist das jetzt nur so eine nachträgliche Suggestion, die für den unbedarften Hörer entsteht? Ging da nichts. Also ich glaube schon, dass so ist es zumindest nach meiner Erinnerung, dass zum Problem der Verteidigung in diesem spezifischen Verfahren eben der unabänderbare Eindruck gehörte, hier kann vieles geschehen, aber die Möglichkeit eines Freispruchs ist von vornherein nicht gegeben. Also das, was man im herkömmlichen Strafprozessrecht die Unschuldvermutung nennt, spielte aus Sicht der Strafverfolgungsorgane, auch aus Sicht des Vorsitzenden nach unserem Eindruck damals oder meinem Eindruck, keine wesentliche Rolle. Es gab ja diese Äußerung vor Beginn der Hauptverhandlung von dem Vorsitzenden Richter Prinzing, der gab ein Interview, welcher Zeitung weiß ich nicht mehr, da hat er gesagt, das sei eigentlich ein ganz normaler Straffall. Fernsehen. Sagt Herr. Das sei ein normaler Straffall. Also normaler Straffall ist ein Fall, wo normal bestraft werden muss. Dass da was anderes als Bestrafung eine Rolle spielen könnte, das ist im Rechtsstaat so vorgesehen, dass man vor Beginn einer Hauptverhandlung, dass man auch von der Möglichkeit eines Freispruchs... Strafverfahren, hat er gesagt. Nein, Straffall. Also da erinnere ich mich noch, ich erinnere mich nicht mehr an sehr viel, aber daran erinnere ich mich noch ziemlich genau, dass als normales Straffall bezeichnet worden ist. Also insofern glaube ich schon, das war die besondere Situation, vor der die Verteidigung stand. Und ich will noch eins sagen zu dem, was Herr Voth auch gesagt hat. Ich bin auch das mit dem Possenspiel, da könnte man mit Mephisto beim Faust sagen, verglichen mit dem, was sonst in diesen Verfahren eine Rolle spielte an Konfrontationen, Vorwürfen und Auseinandersetzungen, sind das die Kleinen von den Meinen gewesen. So würde ich das mit Mephisto sehen. Es gab ganz andere Vorwürfe. Und es gab, glaube ich, nicht in öffentlicher Sitzung den Vorwurf, Herr Voth oder Herr Prinzing sind Faschisten, also zumindest nicht von Verteidigern. Haben Sie gesagt? Nein, das kann ich nicht. Also entschuldigen Sie. Entschuldigung. Ich habe viel gesagt. Sie haben es nicht direkt gesagt. Ich habe nur gesagt, Heil Prinzing hat er gesagt. Entwicklung. Und ja, darüber kann ich gern nachher noch was sagen. Da sage ich gern was zu. Aber man darf auch nicht vergessen, diese Hauptverhandlung stand zum Beispiel unter dem Eindruck eines Todesfalles, den es ja wenige Monate vorher in Bezug auf den früheren Angeklagten Mainz gegeben hatte. Und das muss ich sagen, das belastet und muss belasten, auch aus meiner heutigen Sicht noch, eine Hauptverhandlung, wenn jemand, der sicherlich dem Staat als Hungerstreikender schwer auf den Keks geht, unter den Umständen damals besonders, das sei unbestritten, aber wenn der, nachdem er ins Koma gefallen ist, ohne jede ärztliche Hilfe gelassen wird und sterben muss. Also heute kann ich mir so einen Vorgang unter den Bedingungen des Strafvollzugs der Gegenwart eigentlich nicht vorstellen. Das wäre eine Selbstverständlichkeit, dass so einer in die nächste Intensivstation gebracht wird und versorgt wird und der Versuch gemacht wird, sein Leben zu retten. Dass das überhaupt nicht geschah damals, das hat natürlich die Gemüter erregt. Da darf man sich nicht drüber wundern. Klaus Jünschke, der ja zu einem späteren Zeitpunkt in dem Prozess als Zeuge aufgetreten ist, soll hier in unseren Erörterungen ja nicht Statist sein. Und er möchte jetzt auch noch mal sich zu dem, was wir hier besprechen, äußern. Ja, wenn man sich mit den Biografien der Rechtsanwälte auseinandersetzt, die sich dann im Laufe des Verfahrens der RAF angeschlossen haben, dann muss man sich bewusst sein, dass die Entwicklung, die es damals gab, nicht in wenigen Worten jetzt darstellbar ist. Und das ist eigentlich ein Drama, in so einer Sendung das vermitteln zu wollen. Aber Robert von Blottnitz hat eben Holger Mainz erwähnt. Und der junge Anwalt Siegfried Haag hat ihn am Wochenende in Wittlich im Gefängnis besucht und hat ihn sterben sehen und hat den Richter Prinzing angerufen und hat verlangt, dass der Arzt kommt und hat verlangt, dass man dem Holger Mainz hilft. Und da wurde er verwiesen, es sei Wochenende, er könnte am Montag sich wieder melden. Und das sind Realitäten, an denen junge Anwälte, die ihr Leben lang Anwalt sein wollten, ausgerastet sind und genau wie wir in gewissen Situationen rasend geworden sind. Und das ist ein Drama, über das man in der Bundesrepublik leider viel zu wenig informiert. Ich würde jetzt... Herr Voth, noch einen Satz dazu. Eines möchte ich doch noch dazu sagen. Als man bei dem Herrn Mainz die Zwangsernährung anordnete, um ihn am Leben zu erhalten, da sagte Herr Schilly, das sei eine schlimme illegale Quälerei und also eine ganz schlimme Sache. Und als er bei der Zwangsernährung. Und als er dann gestorben war, weil er nichts gegessen hatte und weil er sich auch nicht gerne ernähren ließ, da hat ihn der Herr von Blottnitz den Herrn Prinzing wegen Mordes oder Totschlags angezeigt. Also das sind die zwei Pole. Was soll man tun, nicht? Man kann, wird es Zwangsernährung, dann ist es eine Quälerei. Ernährt man nicht, Ja, denn es ist ein Totschlag, nicht? Also das ist eine schwierige Sache. Also ich denke, wir werden nachher noch mal... Das hat sich ja nicht in Stammheim abgespielt. Das hat sich nicht in Stammheim abgespielt, aber zwei ganz kurze Sätze dazu. Also auch bei einer Zwangserlehrung muss ja nach Regeln der Ersten in Kunst vorgegangen werden. Darüber gab es in der Tat Streit. Aber ansonsten, Herr Dr. Voigt, ich meine, man kann doch nicht ernsthaft drüber streiten. Jemand, ein Strafgefangener, welcher oder Untersuchungsgefangener, welcher Provenienz auch immer, der im Koma sich befindet, aus welchen Ursachen auch immer, dessen Leben, da gibt es eine Fürsorgepflicht für das Leben von Seiten des Vollzuges und des Staates und des Gerichtes. Und da sage ich bis heute, das ist nicht in Ordnung gewesen, wie da reagiert worden ist. Die Frage der Behandlung der Angeklagten und der Inhaftierten wird in mehreren Abschnitten aus unseren Tonbändern nochmal eine Rolle spielen. Deswegen möchte ich jetzt gerne zunächst mal das nächste Band mit Ihnen gemeinsam hören.